lieben Lorenzi Bergiero, kein Mann den und der hinter der Himmelstür, jedi-o-lo-bu, hängt ein altes Ochsengeschirr, jedi-o-lo-bu, jedi-o-lo-ho-la-ra-ro, jedi-o-lo-ho-la-ra-re, jedi-o-lo-ho-la-ra-re, jedi-o-lo-ho-la-ra-re, jedi-o-lo-ho-la-ra-ro, jedi-o-lo-ho-la-ra-re, jedi-o-lo-ho-la-ra-re, jedi-o-lo-ho-la-ra-re, Bittelmann am Hollerstock, jedi-o-lo-bu, fliegt grad sein alten Rock, jedi-o-lo-bu.